Erster blase die Trompete auf dem Berg Zion. Alle Leute haben Angst. Der Tag von Gott kommt bald. Zweiter, es ist ein dunkler Tag. Ein sehr großes Volk kommt über die Berge. So ein Volk gab es noch nie. Dritter, vor ihnen brennt das Feuer. Das Land war schön wie ein Garten. Jetzt ist es eine Wüste. Vierter, sie sehen aus wie Pferde. Sie rennen so schnell wie Reiter. Fünfter, sie machen Lärm wie Wagen. Sie sind wie ein starkes Heer für den Krieg. Sechster, alle Völker haben Angst. Ihre Gesichter werden ganz weiß. Siebter, sie laufen wie Helden. Sie klettern über die Mauern. Jeder geht seinen Weg. Achter, keiner stört den anderen. Sie gehen geradeaus. Nichts kann sie aufhalten. Neunter, sie laufen in die Stadt. Sie gehen in die Häuser. Sie kommen wie Diebe durch das Fenster. Zehnter, die Erde zittert. Die Sonne und der Mond werden dunkel. Die Sterne leuchten nicht mehr. Elfter, Gott spricht laut. Sein Herr ist sehr groß. Der Tag von Gott ist schrecklich. Zwölfter, Gott sagt, kommt jetzt zu mir. Weint und esst nichts für eine Zeit. Dreizehnter, sei traurig im Herzen. Kommt zurück zu Gott. Er ist gut und freundlich. Vierzehnter, vielleicht hilft Gott uns wieder. Vielleicht gibt er uns wieder Essen und Trinken. Fünfzehnter, blase die Trompete auf dem Berg Zion. Ruft alle Leute zusammen. Sechzehnter, holt die alten Leute und die Kinder. Alle sollen aus ihren Häusern kommen. Siebzehnter, die Priester sollen weinen. Sie sagen, Gott, hilf deinem Volk. Lass andere nicht über uns lachen. Achtzehnter, Gott liebt sein Land. Er hat Mitleid mit seinem Volk. Neunzehnter, Gott sagt, ich gebe euch Getreide, Wein und Öl. Ihr werdet wieder satt sein. Zwanzigster, ich jage den Feind weit weg. Er kommt in die Wüste. Er hat schlimme Dinge getan. Einundzwanzigster, hab keine Angst, liebes Land. Freue dich. Gott hat große Dinge getan. 22. Habt keine Angst, ihr Tiere. Das Gras wird grün. Die Bäume haben wieder Früchte. 23. Freut euch, ihr Leute von Zion. Gott schickt euch wieder Regen zur richtigen Zeit. 24. Die Plätze für das Getreide werden voll. Es gibt viel Wein und Öl. 25. Ich gebe euch alles zurück. Die Insekten haben früher alles gefressen. 26. Ihr werdet genug zu essen haben. Ihr werdet Gott danken. Ihr seid nicht mehr traurig. 27. Ich bin bei Israel. Ich bin euer Gott. Es gibt keinen anderen Gott.